Zum Markten sagt den Gründungstag der DEFAEK fanden in der finnischen Hauptstadt Helsinki und in Conakry und in der Generalfirma Geco Press in Guinea Vorträge statt. Darin nahmen die Persönlichkeiten der Hirnkreise und die Massen in diesen Ländern teil. Auf dem Vortrag in Finnland wurde ein Glückwunsch-Telegramm an Marschall Kim Jong-un angenommen.